So, Folge 81. Heute mit Stefan. Ja, da bin ich. Ich habe das Schnäppchen meines Lebens gemacht und natürlich mit Marc. Ja, auch ich spiele mit den beiden wieder End oder Weder. Heute heißt es Russland oder Ukraine. Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Podcast aus Berlin. Irgendwas ist doch immer. Ich bin Stefan und hier ist der Friedensbotschafter unseres Podcasts. Hier ist René. Hallöchen. Ja, hallo Stefan. Hallo da draußen an den digitalen Empfangsgeräten. Heute an diesem wunderschönen 9. März. Und heute mit dabei der Mann, der entweder schon die ganze Zeit hier war oder sich heimlich reingeschlichen hat. Hallo Marc. Hallo. Ich weiß auch nicht, ich bin einfach aufgewacht und war hier. Ja. Stimmt, du sitzt doch seit dem letzten Mal hier. Zwei Wochen plötzlich schon wieder. Plötzlich war er da. Zwischendurch mal die Zähne geputzt und mit Gesicht gewaschen oder so? Nicht, dass es euch etwas anginge, aber ich bin natürlich wie immer bestens vorbereitet. Genau, und ich glaube, er hat auch eine Hose an. Mein Gott, jetzt stellen Sie mir schon wieder Fangfragen. Lass uns das Hosenthema überspringen. Okay. Dann würde ich sagen, wir fangen auf jeden Fall mal mit guten Nachrichten an in diesen Zeiten, weil... Jetzt bin ich mal gespannt, Stefan. Leute, was war vor genau 3 Jahren am 4. März 2019? Und jetzt hier Folge 1 von unserem Podcast. Richtig. Die Wiederaufnahme der Podcast-Aufzeichnung. So ist es. Vor wie vielen Jahren? Drei? Vor drei Jahren. Season. Krass. Vor 3 Jahren. Wahnsinn. Ja, davon waren 2 Jahre Corona. Das kann man sich gar nicht vorstellen, oder? Das geht mir so oft so, dass ich denke, naja, irgendwie das und das Ereignis oder die habe ich gesehen und dann denke ich, das war doch gar nicht so lange her. Doch, das ist schon alles vor Corona gewesen. Heftig, oder? Aber 3 Jahre und wir sind heute in Folge 81, das haben wir noch gar nicht gesagt. Wahnsinn. Alle 2 Wochen im regelmäßigen Rhythmus der Mitmus. In diesem Sinne, Prost erstmal auf 3 Jahre mit euch beiden. Ach nee. Ortsoft ist hau weg die Scheiße. Drehe ich mich auch mal um und dann stoßen wir mal hier symbolisch an. Und vielleicht habt ihr ja auch ein kleines Kaltgetränk. Ja, oder einen heißen Tee und so. Prost, auf dem Podcast. Der Marc. Deswegen ist er dabei. Marc weiß, wie man einen Podcast erlebbar macht. Richtig. Wir müssen auch mal wieder eine Geräuschfolge machen, auf jeden Fall. Ja. Eine Geräuschfolge? Ja, im Podcast muss man Geräusche machen. Angst. Aha. Zahnarzt, sag ich mal. Podcast, nicht Hörspiel, Podcast. Ja, richtig. Was kann man ja noch sagen? Uns geht's hoffentlich allen gut. Ja, man kann zum Beispiel sagen, die letzten 2 Jahre werden dir vorgekommen sein wie ein Sommerurlaub, wenn die uns bevorstehenden oder aktuellen nicht so erfreulichen Ereignisse endlich wieder eine etwas positive Wendung genommen haben werden. Ihr hört schon raus, liebe Hörer, ich rechne nicht damit, dass sich da momentan etwas ändern wird oder in absehbarer Zeit. Ich... zitiere die Bibel mit folgendem Satz. Ich glaube, die 7 fetten Jahre sind vorbei. Dann folgen die 7 mageren Jahre. Sehr gerne irre ich mich an der Stelle, aber momentan stehen die Zeichen doch eher auf Sturm als auf Entspannung. Finster ist doch viel mehr erlaubt mittlerweile wieder. Ich spreche nicht von Corona. Ach so, das andere Thema, ja, auch nicht schön. Ja, also Corona, muss man ja sagen, da muss man jetzt ja schon mittlerweile gucken, dass man die Schlagzeilen noch findet, ne? So krass das klingt. Wir hoffen, dass wir wirklich einen guten Sommer haben. Und Marc hat es schon gesagt, es gibt natürlich aktuell ein Thema, was wirklich die Medien bestimmt, von früh bis abends. Und wo man Bilder sieht, die man nie im Leben sehen möchte. Und natürlich geht es um den Krieg. Um den Einmarsch von Russland in die Ukraine. Und wir haben lange überlegt, wie gehen wir mit dem Thema um? Berichten wir darüber? Gehen wir überhaupt mit dem Thema um? Genau. Wollen wir hier den Unterhaltungspodcast raushängen lassen oder sind wir hier der mit dem politischen Auftrag? Eigentlich weder das eine noch das andere. Wir sind der Podcast mit Berlin-Bezug, in dem wir euch einfach alle 14 Tage erzählen, was uns so widerfahren ist, was uns interessiert, was in den nächsten 14 Tagen möglicherweise in der Stadt so los sein wird. Und genau da wollen wir anknüpfen. Und wenn wir momentan einfach diese Situation haben, dann müssen wir natürlich auch darauf eingehen. Zumindest mal so ein bisschen. Und da komme ich gleich zum ersten, naja, nicht Einwand, sondern Addendum, zur ersten Ergänzung zu dem, was Stefan gerade gesagt hat. Wahnsinnig viele Bilder sieht man, die man eigentlich gar nicht sehen möchte von zerstörten Häusern und vielleicht noch, wer weiß was noch allem. Und Stefan, da muss ich sagen, da sieht man in diesem Krieg, ehrlich gesagt, sehr, sehr wenig. Also wenn ich da an die Berichterstattung denke, zum Beispiel irgendwie bei den Irakkriegen oder damals der Jugoslawienkrieg, da war durchaus mehr Bildmaterial, also für mich zumindest gefühlt. Ich weiß nicht, ob das nur mein persönlicher Eindruck ist, aber ich habe manchmal so das Gefühl, dass der aktuelle bewaffnete Konflikt zwischen Russland und der Ukraine so künstlich ein bisschen von uns ferngehalten wird. Ich habe nicht das Gefühl, dass da besonders viel Bildmaterial ankommt. Meinst du, der wird zensiert in gewisser Weise? Ich weiß es nicht. Es mag sein, dass es nur so mein Empfinden ist. Ihr könnt ja mal sagen, wie ihr das so empfindet. Also mangelndes Interesse kann es ja wohl kaum sein. Ne? Die Medien bedienen ja alles, was bedient werden will. Aber stimmt schon, bei der Handydichte, die ja mittlerweile möglich ist, müsste man ja da rund um die Uhr eigentlich damit, wollte fast sagen, bombardiert werden. Genau, aufpassen, welche Wortwahl. Genau. Das zum einen und zum anderen, ich glaube, es kommt heutzutage mehr und mehr darauf an, welche Medien man tatsächlich frequentiert, also wo man hinschaut. Das Fernsehen scheint diesmal etwas milderen Verlauf eines Krieges zu kennzeichnen. Eben gerade, ja, ganz komische Wortwahl wieder, aber es tut mir leid, ich muss mich da irgendwie auch erstmal reinfinden. Passt in die Pandemie, alles gut. Und zum anderen habe ich vorhin erst gelesen, dass bei TikTok es wohl jetzt eine Mehrung gibt von Bildern oder kurzen Filmchen aus dem Krieg oder die zumindest damit assoziiert werden können. War so ein kurzes Informationshäppchen, was da so vorbeihuschte. Naja, also ich weiß ja nicht, was eure Nachrichtenquelle sozusagen ist. Ne? Also ich habe am Anfang, wo es losging, habe ich natürlich schon so Brennpunkt und Sondersendung gesehen, aber ich habe schnell gemerkt, irgendwie die Schlagzeilen reichen mir, die sind schlimm genug. Und wenn man so sieht auch, bestimmte Sender bringen am Wochenende jetzt das Morgenmagazin auch, so Frühstücksfernsehen, sowas, oder den ganzen Tag irgendwie Sondersendung, das kann man doch alles gar nicht konsumieren, da wird man doch irre, oder sehe ich das falsch? Geht euch das nicht auch so? Doch, mitunter, ja, es ist so eine Berichterstattung, die wiederholt sich dann irgendwie alle halbe Stunde oder jede Stunde. Also ein bisschen wie die Nachrichten im Radio, ja, die hast du dann irgendwie auch alle halbe Stunde, wo dann auch irgendwann denkst du, boah, jetzt zum vierten oder fünften Mal genau dieselbe Meldung. Da habe ich irgendwie auch keinen Bock drauf. Wie empfinde ich das? Also es ist schon eine komische Geschichte. Einerseits giert man natürlich nach Neuigkeiten diesbezüglich. Es betrifft einen ja dann letztendlich doch. Es ist nicht so weit weg. Es ist direkt vor unseren Toren quasi. Andererseits stellt sich auch immer die Frage, stumpft einen das ein bisschen ab? Ja, also ich habe mich damit noch nicht so auseinandergesetzt. Die Informationsflut, glaube ich, stumpft uns schon ganz schön ab, weil es strömt ja so viel auf einen ein. Ja, ich finde nur tragisch, was das immer für Folgen so auch neben den, menschlichen Geschichten hat. Ich habe zum Beispiel gehört, der Sänger Julian David, weiß nicht, ob ihr den kennt, der muss irgendwie in der Band Vox Club vorher mal gesungen haben, der hat eine Single rausgebracht, die heißt Feuerfunkenregen. Und die darf nicht, oder die wird von den Radiosendern nicht gespielt, hat mich total erinnert an Silbermond, die perfekte Welle, oder wer war das, Juni? Bei dem Tsunami damals. Ja, genau, Juli. Weil da eben so Textstellen drin sind wie, während ihr schlaft, wir sind die Leuchtraketen der Nacht, alle schlafen schon, doch wir sind wach. Also das finde ich dann schon eher tragisch, dass so, also natürlich nicht tragischer als die menschlichen Geschichten, die da drin stecken, aber was das halt auch so für komische Folgen hat, für völlig Unbetroffene, Also, ja, dass man so auch aufpassen muss, was man sagt, ne? Also, sowas, wie ich gerade eben versehentlich sagte, dass man mit Infos bombardiert wird, ist jetzt wahrscheinlich auch nicht so die beste Wortwahl. Das finde ich halt immer ein bisschen doof bei so einem Geschichten. Aber das ist halt Sprache natürlich, ne? Und das passiert im Eifer des Gefechts, aber ich finde das Beispiel. Im Eifer des Gefechts. Ja, eben, genau, richtig, ne? Das passt ja auch dazu. Aber also, dann wird einem schnell Pietätlosigkeit unterstellt und das finde ich halt immer ein bisschen doof, dass so eine Krisen dann plötzlich ein Problem an einer Stelle hervorrufen, die niemanden hilft, ne? Genau, aber dann lenkt man einfach nur von dem eigentlichen Problem ab, ne? Und das Beispiel, was du gerade genannt hast, also das ist aus meiner Sicht ja, naja, man könnte jetzt sagen Einzelschicksal und ein harmloses Beispiel, weil wir wissen ja alle, dass es auch für uns im Alltag gewisse Konsequenzen hat, ne? Und welche das sind, okay, das muss jeder halt für sich irgendwie ausmachen. Man kann natürlich auch selber was tun. Und ich glaube, das ist ein guter Punkt, um mal vielleicht die Leute zu animieren. Was gibt's denn für Möglichkeiten, um da vielleicht so ein bisschen zu unterstützen? Also wir gerade in Berlin, ich kann mich da erinnern, vielleicht war ja einer von euch dabei, also ich kenne welche, die dabei waren. Es gab ja auch jetzt zuletzt viele Großdemos für Frieden in Berlin, wo man sich beteiligen kann. Finde ich prinzipiell gut, ein Zeichen zu setzen. Genau, falls mich jemand gefragt hätte, sag mal, was ist da los bei euch in Berlin? Gibt es da sehr viele irgendwie Kundgebungen, Demonstrationen, sonst sowas? Ich zitiere gerne die Morgenpost nur mit einem Satz, der lautet, mit Verkehrsbehinderungen im Stadtgebiet ist zu rechnen. Also es gab schon eine ganze Menge Zeug und das ist damit zu rechnen, dass dann jedem Wochenende was Neues kommt. Ich habe gerade vorhin nochmal geguckt, also aktuell heute war jetzt nichts Größeres, aber das heißt für mich nur, dass es sich irgendwie ein bisschen konzentriert auf die Wochenenden, wo die Leute noch mehr Zeit dafür haben. Genau, ich meine, das kennen wir ja als Berliner, aber das waren schon Symbolbilder, die da durch die Nachrichten gingen, muss man schon sagen, ne? Also ja, also ich finde es auch okay. Andererseits ist natürlich auch so, ne, diese Situation ruft jetzt so viel Aktivität in verschiedensten Bereichen auf den Plan. Also ich poste jetzt irgendein Bild im Internet, ne, um mich zu solidarisieren und so. Also ich finde, einige Sachen sind dann auch echt so eine, ich weiß gar nicht, wie man es sagen soll, also so eine unnützen Aktion, möchte ich mal behaupten. Ne, also wie gesagt, ich finde es gut, ein Zeichen zu setzen und ich glaube, was der Putin da jetzt selber über Medien sieht, was in anderen Ländern passiert, ist schon nicht verkehrt. Aber andererseits mischen wir uns auch gedanklich in irgendwas ein, wo wir jetzt gar nicht wissen. Also jetzt, wenn ich so höre, dass jetzt Russen irgendwie quasi so ausgegrenzt werden in verschiedenen Bereichen, ne? Also Leute, die russische Freunde haben, stehen blöd da. Also das finde ich dann schon ein bisschen übertrieben. Ja. Da jetzt eine ganze Nation über einen Kamm zu scheren. Aber ich würde jetzt ehrlich gesagt auch hier nicht zu politisch werden lassen, weil es ist scheiße. Also unser Statement, glaube ich, ist, Krieg ist scheiße, egal wo. Genau. Ja. Jeder, der aktiv eine Waffe in die Hand nimmt, den finden wir auch scheiße, wenn er das Vorhaben hat, damit einen anderen Menschen verletzen zu wollen. In jeder Folge wollen wir ja immer so ein Zitat bringen oder euch irgendwie ein Zitat. Und dieses Mal haben wir uns etwas Passendes rausgesucht. Das lautet einfach nur, Gewalt ist keine Lösung, sondern stets eine Bankrotterklärung. Das gilt sowohl im privaten als auch im nationalen Maßstab. Genau, ja. Ich glaube, das kann man wirklich so stehen lassen, ne? Und René hat schon die Sanktionen entsprechend angesprochen. Oder im Prinzip hat man ja auch gemerkt, dass politisch sehr viel gemacht wird. Ich habe ja schon mal erzählt, dass ich beim Sport tätig bin, im Volleyball als Helfer oder als im Ehrenamt sozusagen. Und wir haben auch ein Zeichen gesetzt, natürlich symbolisch, weil der Sport hat natürlich eine, eine Signalwirkung, ne? Da kann man ein Zeichen setzen. Und ich persönlich habe ein Statement von der Volleyball-Bundesliga vorgetragen. Und danach gab es eine Schweigeminute. Und das war schon ein emotionaler Moment, glaube ich, weil wir haben im Verein natürlich auch Spieler, die aus der Ukraine kommen und die haben natürlich gerade ganz andere Gedanken, ne? Aber ich glaube, Sport ist halt auch wirklich was Gutes in dem Fall, wo man halt genug Ablenkung findet, aber natürlich schnell auch wieder zum Alltag zurückkommt. Und das ist halt der Krieg, leider. Ja. Also folgt da nicht blind irgendwelchen Aktionen, die ihr vielleicht selber nicht vertreten könnt. Also ich werde den Russenladen, den wir hier um die Ecke haben, jetzt definitiv nicht deswegen meiden, weil die Leute, die da arbeiten, haben mit der ganzen Sache, denke ich mal, sehr, sehr wenig am Hut. Mhm. Und wie viel Einwohner hat Russland? 200 Millionen. Ist es so? Ich weiß nicht. Wurde ich verwechselt mit den USA? Ich weiß es wirklich nicht. Ich guck mal kurz. 144 Millionen 2020. Also ich glaube nicht, dass von heute auf morgen 144 Millionen Menschen plötzlich grundauf bösartig sind. Ne? Nein. Der Konflikt muss in jedem Fall irgendwie gelöst werden und ich hoffe, dass die das da irgendwie auf die Reihe bekommen. Das hoffen wir alle, ne? Weil im Moment, weiß nicht. Der geht jetzt schon seit 10 Tagen, glaube ich. Und ja, so richtig weiß man gar nicht, wie es weitergeht. Nee, weiß man überhaupt nicht. Ich glaube, es sind mittlerweile 12 oder 13 Tage. Das ist doch etwas, was sich in den letzten Jahren, um nicht zu sagen Jahrzehnten, irgendwie aufgeschaukelt hat. Gehen wir mal einen Schritt zurück und betrachten so die Situation. Aus meiner Warte hatte ich immer im Hinterkopf, der Kalte Krieg ist eigentlich Geschichte. Die Sowjetunion ist irgendwie zusammengebrochen. Es haben sich daraus diese einzelnen slawischen Staaten irgendwie gebildet. Und man hat versucht, irgendwie Osten und Westen haben versucht, irgendwie miteinander klarzukommen. Da wollen wir jetzt gar nicht so im Detail drauf eingehen. Aber ich habe einen Artikel gefunden bei internationalepolitik.de von 2007. Alexander Rahr schreibt dort folgenden Absatz. Den möchte ich mir einfach mal direkt so vorlesen, weil der öffnet vielleicht so ein bisschen die Augen mal für eine neue Sichtweise. Folgendes. Die unaufgeklärten politischen Morde, der Streit Moskaus mit seinen kleinen Nachbarstaaten, weitere Zentralisierungstendenzen in der russischen Wirtschaft und die Unterstützung Syriens und des Iran beim Aufbau ihrer Raketenabwehrsysteme haben in der europäischen Öffentlichkeit ein Feindbild Russlands wieder auferstehen lassen, das eigentlich unter den Ruinen des Kalten Krieges für immer vergraben schien. Auf der anderen Seite werden die neuen Visa-Restriktionen für russische Touristen, die Diskriminierung russischer Investoren im Westen, die antirussische Rhetorik in den europäischen Medien und westliche Pläne einer neuen NATO-Osterweiterung auf den Schwarzmeerraum in Russland als Demütigung und Herausdrängung aus Europa nach Asien empfunden. Ich wiederhole, dieser Artikel ist 15 Jahre alt. Da hat sich, glaube ich, in den letzten 15 Jahren irgendwie nicht besonders viel getan, was irgendwie zur Entspannung des Verhältnisses zwischen Europa oder den Westmächten, sagen wir mal, und Russland und assoziierter Staaten irgendwie dazu beigetragen hätte. Und das ist ein guter Punkt, auf jeden Fall. Ja, das ist jetzt, man ist jetzt gerade so an einem Punkt, wo man sich so denkt, boah, ich habe so das Gefühl, die Arroganz des Westens hat dafür gesorgt, dass wir so gedanklich Russland so ein bisschen abgehängt haben und die versuchen jetzt irgendwie unter dem Banner von Putin irgendwie ihren Platz zu finden mit sehr seltsamen Mitteln. Ich habe da noch einen anderen Artikel gefunden, der ein bisschen genauer darauf eingeht, warum Putin jetzt ausgerechnet irgendwie auf die Ukraine marschiert. Aber das würde jetzt hier auch ein bisschen zu weit führen. Für mich sieht es momentan so aus, als ob Russland unter Putin einfach quasi zu alter Stärke, wie auch immer die damals ausgesehen haben mag, zurückfinden möchte. Weil aktuell wird der Russland beschrieben als ja ein kein wirkliches erste Weltland, sondern was habe ich gelesen, von der Wirtschaftskraft sind sie vergleichbar mit Spanien und bis auf die Tatsache, dass es eben eine Atommacht ist, ist da nicht viel drin sozusagen. Mhm. Ja, also ich habe immer so das Gefühl, da wurde in den vergangenen Jahrzehnten vermieden, auf Augenhöhe miteinander zu sprechen und momentan scheint da etwas zu zerbröseln. Ich versuche meine Gedanken hier gerade live so ein bisschen zu ordnen. Genau, also finde ich auch gar nicht so verkehrt. Also ich hatte heute auch gerade ein Gespräch mit einem Kumpel, wo wir auch so überlegt haben, ne? Jetzt, wo der Krieg ist, gibt es zum Beispiel ja Überlegungen, wie kann man unabhängiger sein von den Ölquellen, die wir haben und so weiter. Und wenn man dann diesen Artikel von dir, den du gerade jetzt vorgelesen hast, hört, dann fragt man sich ja umso mehr, warum da bis jetzt noch nicht viel passiert ist. Ne? Aber ich glaube, bevor wir zu politisch werden, sollten wir vielleicht noch auf einen Punkt zu sprechen kommen, der viele wahrscheinlich in unserem Land oder in Europa gerade das Essen wieder hochkommen lässt. Das sind nämlich die Benzinpreise. Das ist ja Wahnsinn, oder? Haben wir uns doch daran gewöhnt, dass die Benzinpreise permanent steigen. Ey, ich meckere doch schon seit 10 Jahren drüber. Ich habe das stimmt natürlich, ne? Aber ich habe am Wochenende Schnäppchen meines Lebens gemacht. Ich hatte eine Eingebung und dachte, okay, 1,89,9, ich mach den Tank jetzt nochmal voll, weil wer weiß, ne? Und heute, 3 Tage später, ich habe gerade mal geguckt, sind wir bei 2,08 €. Wir reden hier von E10. Das ist der Hammer. Also ich habe vor einem Jahr habe ich noch für 1,10 € getankt in tiefsten Corona-Zeiten. Ich habe gestern für 2,13,9 € getankt und halte das heute auch schon wieder für einen Schnapper. Ja. Wir tanken E5, also super, 95, keine E10. Mhm. Und ich denke, die Preisspirale ist dann noch lange nicht am Ende der Fahnenstange angelangt. Ja, also was du heute kaufst, wird dir morgen schon wieder als Schnäppchen vorkommen. Das wird eine Weile so bleiben. Ihr seht das viel zu negativ. Ihr seht es viel zu negativ, weil das ist die Klimawende und wir tun jetzt alles dafür, da unseren Beitrag zu leisten. Und da finde ich, sind doch hohe Benzinpreise schon mal ein guter Anfang, oder? Da können wir nur warten, was als nächstes dadurch teurer wird. Also die BVG-Tickets werden sicherlich noch. Ach nee, elektrisch sind die noch nicht, ne? Was? Ja, ist BVG-Tickets? BVG-Busse? Ach so, doch, teilweise. Ja, so gerne, wie ich das mit einem lachenden Auge betrachten möchte, aber irgendwie die hohen Spritpreise senken natürlich die Kaufkraft der gesamten Bevölkerung, also auf einmal mehr ihres Nettoeinkommens irgendwie für Energie eben ausgeben müssen, sei es nur Sprit oder Heizung, Gas und sonst sowas. Gas wird ja auch hauptsächlich zum Heizen benutzt und das heißt, bleibt weniger im Säckel und das könnte die Wirtschaft nachhaltig negativ beeinflussen, wollen wir nicht vergessen. Ja, gut, ich weiß, wir wollten nicht zu negativ politisch werden, aber es hängt alles zusammen. Und auch nicht zu negativ, aber eine Sache möchte ich trotzdem noch loswerden, eine negative. Die in der letzten Woche habe ich erschreckend festgestellt, dass unser sehr verehrter Carl Kabetsch aus New Jersey gestorben ist. Und zwar ist das der verantwortlich ist für den Soundteppich, den wir im Podcast hören. Ach, der war auch schon gestorben. Ja, der war auch schon in unserem Podcast, der hatte schon einen Beitrag geleistet, also er hat einen Podcast sogar mitgemacht, liegt schon ein paar Jahre zurück, ich glaube 10 oder so. Und ich hatte ihn, als wir die zweite Staffel angefangen haben, wieder aufzunehmen, hatte ich ihn kontaktiert, das ist jetzt 3 Jahre her, wie wir gerade festgestellt haben. Und er ist 2018 gestorben. Der muss in, weiß gar nicht, ob Stefan das weiß, dass Carl Kabetsch in den Staaten dieses Disc Golf, da scheint er ganz groß gewesen zu sein. Disc Golf ist hier eine Sportart, wo man mit Frisbee-Scheiben in so Netze reinwirft. Ach so, ja, das kenne ich, habe ich schon mal gesehen. Ja. Die einen Platz gibt unbekannt. Es zum Beispiel im Otto Lilienthal. Da muss man ins Otto Lilienthal Denkmal oder Otto Lilienthal Park gehen. Ich kenne das. Da ist tatsächlich so ein Disc-Golf-Platz an einer dieser Wiesen, die da in der Nähe sind. Also nicht direkt an dem Denkmal, sondern da ist ja noch ein bisschen rechts Parkgelände oder links auch in der Nähe. Irgendwo da, genau. Ist ein großes Gelände und da sind so eine Disc-Golf-Anlage ist dort installiert. Genau, war ich sehr schockiert. Jetzt weiß ich auch, warum er nicht geantwortet hat damals. Ja, der ist krass. Aber Gott hab ihn selig und danke für diesen schönen Soundteppich, den wir ja nun mittlerweile auch nur noch am Anfang und Ende des Podcasts spielen. Ja. Der aber jetzt auch schon wie viele Jahre auf dem Buckel hat? Seit 2005? Also na, mindestens 25 Jahre, ne? Alter, 15 so. Tja, genau, liebe Leute da draußen. Auch schon an. Das, Entschuldigung, ich wollte jetzt einwerfen, dass es eine gute Gelegenheit wäre, mit uns Kontakt aufzunehmen, um uns einfach mal zumindest mitzuteilen, ob ihr findet, dass der Soundteppich irgendwie gut gealtert ist, ob wir den beibehalten sollen oder ob wir da mal ein bisschen moderner werden sollen. Auf jeden Fall ist es Zeit, einen kleinen künstlichen Applaus hier einzuspielen für unseren verstorbenen Künstler. Genau. Auf Karl. Gut, vielleicht jetzt genug der Trauernachrichten und lass uns auf unser Niveau zurückkommen. auf unser Standardniveau. Ich habe heute eine Club Mate getrunken und mir ist duselig geworden. Das wollte ich euch einfach mal berichten. Ist euch das auch schon passiert? Die war abgelaufen seit 2006, nehme ich an. Nee, das muss das Koffein gewesen sein. Ich hab schon beim ersten Schluck gemerkt, dass es so anfing, mir im Kopf zu kribbeln. Hast du auf leeren Magen getrunken? Ich kenne diesen Stoff, den du meinst, dieser Wirkstoff. Der heißt aber Koffein. Koffein? Genau, diesen Koffein. Nee, aber kennt ihr das? Ich habe das auch schon mal beim Italiener gehabt. Da habe ich mir so einen Eiskaffee bestellt und da war ein Espresso und mit Eiskugeln. Und da habe ich mit Strohhalm einmal dran gesaugt. Und dann wurde mir ganz komisch und fast weiß vor den Augen. Ja, das, weil es so kalt war, ne? Du hast das kalte direkt. Nee, das war das Koffein. Nee, das war einfach, glaube ich, das war Koffein. Ein Schuss zu viel. Das Koffein. Wir sind doch hier ein Etepetete-Podcast. Ist euch ich irgendwas Tolles sagen, in der letzten, Leute, in, ihr kennt euch ja nicht aus mit Drogen. Ja, also mir ist auch was Negatives passiert. Ich wollte ein bisschen die Kultur sozusagen unterstützen. Und ja, wir hatten ja in dieser Woche einen Brückentag, weil ja der 8. März ein Frauentag in Berlin ist, ein Feiertag. Ja. Und da dachte ich mir, Mensch, ist ja Montag, ich habe frei, gehe ich doch mal mit einem Kumpel ins Technikmuseum. Hattest du ja gerade schon gesagt, René? Technikmuseum? Ja, Pustekuchen hat montags immer zu. Pustekuchen. Natürlich blöd, aber da der Brückentag war auch ein schulfreier Tag war. Und da hätte man noch ein bisschen flexibler sein können, oder? Also, unbedingt. Museum ist Museum. Aber mehr würde ich dazu auch nicht sagen. Nur, dass das alles Vollidioten sind, die da arbeiten. Das hast du gesagt. Nein. Marc, hast du was getrunken schon wieder? Marc, geht schon wieder los. Was hast du denn in den letzten zwei Wochen erlebt? Ich habe mich tatsächlich irgendwie mit ein paar guten alten Bekannten getroffen. Quasi mit den Jungs. Und wir waren am Wochenende und haben uns die Bimmel zugelötet. Sprich, wir haben geistigen Getränken zugeschrieben. Oder wie der Berliner sagt, wir haben uns ordentlich schön in Hintern Knorpel gebraust. Wozu? Okay, für alle verständlich. Ja, wir haben einfach ein bisschen Alkohol getrunken. Dabei noch ein bisschen Billard gespielt. Warum? Ah. Ja, weil wir es können. Am Freitag, dem 4.3., muss man, da muss man dann, glaube ich, wie war das? Also irgendwie, da haben sich irgendwie welche Sachen hier in Berlin gelockert. Mein Gott, ja, ich habe den Überblick verloren. Also da reicht das einfach nicht, man muss nicht mehr geimpft oder genesen sein, sondern man braucht einfach nur einen negativen Test und schon, zack, darf man 3G. In so ein öffentliches Etablissement, darf eine Kneipe und haben wir gemacht, haben uns da getroffen und morgens um 5 war ich wieder zu Hause. Und seitdem geht's mir immer noch nicht wieder hundertprozentig. Aber schön durchgetestet, alles gut gegangen. Selbst natürlich, obwohl bei einem, aber gut, das gehört nicht hierher. Aber das ist natürlich halt auch immer. Ironie des Schicksals, ne? Die Corona-Regeln werden gelockert und dann kriegt man vielleicht Corona, wenn man auf der ersten großen Party war. Irgendwie. Also ein bisschen bescheuert, oder? Da habe ich ja gleich einen passenden Witz dazu. Also gleich in circa einer halben Stunde. Okay. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Ich habe auch noch was Tolles im Netz entdeckt, was auch richtig Party ist, und zwar das Beatbox Loopstation Battle. Das ist, da haben Leute so eine Loopstation, das ist ein Kasten, ein elektronischer, auf dem man, du singst was rein und dann spielt er das immer und immer wieder ab, dann kannst du das pitchen und die Typen haben ein Mikrofon, dieses Gerät und haben dann 3 Minuten und machen in 3 Minuten eine Party und einen Song, das kannst du dir nicht vorstellen. Nur mit der Stimme in das Gerät, du hast danach so einen richtig geilen Dance-Track. Also es ist Hammer, wirklich Hammer. Müsst ihr euch unbedingt mal angucken. Einfach mal nach Loop Station Battle suchen. Oder ich glaube, Saro ist da eine so eine Größe, der da ganz cooles Zeug macht. Ist es so eine Art Challenge wieder bei Instagram oder TikTok oder so? Nee, das ist ein großes Event, also ein richtig großes Event tatsächlich mit Publikum und so. Wurde jetzt leider wegen Corona die letzte Zeit ein bisschen, also einmal ist glaube ich ausgefallen. Wenn ich es richtig gesehen habe, hat sogar eins in Berlin stattgefunden. Ah. Und dann sind immer 2 Künstler auf der Bühne. Der eine fängt an und macht dann seine 3 Minuten und legt halt vor. Und dann macht der andere seine 3 Minuten und dann wird eben abgestimmt, wer von beiden gewinnt. Und wenn ihr auf grongbeatboxbattle.ch geht, da könnt ihr euch dann so ein paar Performances angucken. Ja, aber es hat stattgefunden in Polen, in der Schweiz auch, ja. Oder ihr guckt bei YouTube mal Beatbox Loopstation Battle. Also ich fand's richtig, richtig geil und hätte mir fast das Gerät sofort geholt. Ja, René ist ja da so ein Freak, ne? Alles, was so Musik angeht, da ist er dabei. Er hätte geschworen, dass er sowas längst hat. Ja. Ich habe tatsächlich so ein Gerät schon, aber nur mit einer Spur. Und diese Teile, die die haben, haben so 4 Spuren oder 6 Spuren. Sind halt Profis. Und da kannst du halt eine Spur reinsingen. Ne? Und dann kannst du die ausblenden, kannst nur die andere. Ich will nicht zu technisch werden, aber es ist geil. Es ist wirklich geil. Ja, Marc genau. Ist voll drauf. Marc the Beatbox. Ja, im Podcast. Ihr seid aber leicht zu beeindrucken. Den wir nicht antreten wollen. Ja, absolut. Ja, ich kann es mit den Händen. Guck mal hier. Auch nicht sehr schlecht. Gut. Ja, das war es bei mir dann schon. So, ja. Stefan, du entscheidest, wer hat gewonnen? Ich kann mich nicht entscheiden. Verdammte Diplomaten. Na, ja, ich löse alles über Diplomatie, oder? Gibt es ja noch mehr Leute, die das so machen wollen. Aber egal. Ja, cooler Tipp auf jeden Fall. Also guckt euch das mal an. Das Netz hat viel davon zu bieten. Und dann könnt ihr uns ja vielleicht mal Feedback geben. Und Feedback haben wir auch bekommen von 2 Leuten, lese ich gerade, in unserem Konzept. Das ist zum einen der Sven, da kann Marc vielleicht was zu sagen. Und zum anderen, tada, der Gordon. Ist das korrekt? Marc guckt mich gerade so mit einem großen Fragezeichen auf der schmalen Stirn an. Ja, wegen Sven. Denk dir irgendwas aus. Dann kann ich denk dir irgendwas aus, was der Sven gesagt hat. Ein Fehler. Also mir ist zu Ohren gekommen, dass der letzte Podcast richtig, richtig gut angekommen ist. Nicht bei Sven. Ausverbot. Also, okay, du kannst ja kurz nochmal überlegen, dann fange ich mit Gordon seinem Feedback an. Mach mal. Also, Gordon, schon mal vielen Dank. Dein Feedback zur Folge voll spannend, also zur letzten Folge. Da ging es ja auch um den Sturm und Gordon schreibt, bei ihm ist eine 25 Meter hohe Tanne auf 3 Meter Höhe abgerissen, ui, und 2 Meter weit geflogen. Ui. Ganz viele Zahlen, aufpassen. Donnerwetter. Ne? Ja. Warte mal, laut Satz des Pythagoras ist das ja fast ein Dreieck, was dabei entstanden ist. Ich wollte gerade sagen, könnte das sein. Kann sich keiner mehr vorstellen. Genau. Und das Ganze ist auf das Nebengebäude des Nachbarn gefallen. Aber Glück gehabt, war keiner da. Und der Schaden ist minimal, da die Tanne biegsame Äste hatte. Also war wirklich ein glücklicher Fall. Zum Tempelhofer Feld. Er gratuliert mir ganz herzlich zur Premiere. Und hört, liebe Leute, er war auch noch nicht da. Was? Na? Ja, es bin nicht der Einzige, der noch nie dort war. Aber Gordon holt es bestimmt mal nach. Zum Witzbattle, ja. Sein Favorit ist ganz klar der fähigste leitende Mitarbeiter. Das Kupferkabel, ihr erinnert euch. die Bonuswitze. Mach mal einen Strich, das ist ein Punkt für mich. Genau. Aber die Bonuswitze fand er noch viel besser und gleich so viele. Zopf oder Karl, Klatzkopf, Urheberrecht und Vorschlaghammer. Liebe Grüße von Gordon. Da müssen wir heute wieder Bonuswitze bringen, glaube ich, wenn die so gut ankommen. Ah, ich habe, glaube ich, heute nicht so viel. Aber lieben Dank, Gordon, für dieses Feedback, für dieses ausführliche Feedback, wie immer. Dann nochmal Applaus nur für Gordon und dann werden wir sehen, ob Sven auch Applaus bekommt. Also Applaus für Gordon, bitte. Und jetzt so, das Sven. Feedback von Sven. Jetzt sind wir gespannt. Ja, es gibt kein aktuelles Feedback von Sven, sondern... Oh, dann war es ja ein Versehen. Ja, das gibt einfach eine gute Nachricht oder schlechte? Die das Versprechen von Sven, am Ball zu bleiben und weiter reinzuhören. Das heißt, wir haben etwas, worauf wir uns freuen dürfen, nämlich das nächste Feedback von Sven, was irgendwann kommen wird. Hast du mich gehört, Sven? Da kommt die Botschaft noch was ist, glaube ich, dir. Angekommen, oder? Drück mal den Daumen. Ja. Er bleibt uns auf jeden Fall gewogen. Und wenn nicht uns, dann zumindest mir. Ja, da sind wir ja erleichtert. Ja, wie ihr uns erreichen könnt, wie ihr auch Feedback senden könnt an uns, das hört ihr nämlich jetzt und danach können wir schon mal sagen, gibt's was, liebe Leute? Entweder ich oder. Weiß es. Nee, end oder weder. End oder weder. Genau, und heute ist der René dran und ich sehe gerade die Katze hinter Marc, die stellt sich gerade auf. Deswegen müssen wir ganz schnell die Kontaktmöglichkeiten einspielen. Geworden. Genau. Also, bis gleich. Der Podcast aus Berlin. Irgendwas ist doch immer. Du findest uns bei Instagram unter dem Account podcast.iedi. Schreib uns dort eine DM oder kommentiere unsere Beiträge. Unsere Website findest du unter berlin-podcast.de. Hier gibt es alle Shownotes und ein Feedbackformular. Abonniere uns bei Spotify oder Apple Podcast. Wir freuen uns auf dein Feedback. Hallo, liebe Freunde da draußen an den digitalen Empfangsgeräten. Hier sind wir wieder, eure drei Superpreisen aus der Hauptstadt. Und weiter geht's im Programm. Ich werde mal gleich weitergeben an meine Mitmoderatorin, der René ist wieder mit dabei und der Stefan aus Berlin. Servus. Warum winke ich eigentlich in die Kamera? Ja. Ich habe keine Ahnung. Ihr seht mich doch so gut. Und Marc, ich muss mal sagen, Hut ab, auch für euch, liebe Zuhörer, die Pause war sehr kurz und Marc hält hoffentlich durch bis zum Ende der Sendung. Wir haben ihm gar nicht gesagt, dass er auf die Toilette gehen hätte dürfen. Boah, ey. Nein. Mann. Das heißt, wenn Marc dann gleich schneller wird beim Sprechen, dann wisst ihr, was los ist. Es wird kein Witz auf Kosten von anderen. Fremde Kosten ausgelassen, ganz genau. So ist es. Übrigens, passend mein Tipp, wie man günstig einkauft, einfach mit voller Blase einkaufen gehen. Ja, gut. Ist man schneller durch. Das war der Lifehack für heute. Keine Wassergeräusche. Ja. Genau. Für mehr Lifehacks folgt uns auf unserem Instagram-Kanal. Ja. Dann würde ich sagen, kommen wir doch zu unserem neuen Spiel, was schon sehr beliebt ist, zumindest bei Marc. Ja. Die Welt berichtet von nichts anderem mehr. Genau. End oder wieder. Und ich glaube, der René hat sich wirklich, der ist extra später schlafen gegangen, dass er sich noch ein paar Fragen ausgedacht hat. Und wir sind mal richtig, ich bin jetzt auch mal gespannt. Ich lehne mich jetzt zurück, weil ich habe ja letztes Mal die Fragen gestellt und ich bin gespannt, was René sich so ausgedacht hat. Ich möchte vorher sagen, das Spiel ist so toll, dass wir bereits an einer Brettspielvariante arbeiten. Ach so? Muss man da würfeln? Ja. Genau. Nee, man haut sich gegenseitig das Brett vor den Schädel. Genau. Ich würde sagen, wir erklären die Regeln gar nicht. Ihr könnt aber auf jeden Fall mitspielen. Es werden immer zwei Optionen genannt und ihr entscheidet euch gedanklich für eine und lasst euch mal durch den Kopf gehen, warum. Wir machen mal eine Proberunde. Zwiebeln oder Schnittlauch? Nein, war nur Spaß. Also. Ich wüsste die Antwort. Ja, ich auch. Die wollen wir nicht wissen. So, die erste End-oder-Wieder-Frage ist City Ost oder City West? Berlin. Berliner City Ost oder Berliner City West? Das ist eine gute Stefan. Frage. Ich soll anfangen, okay. Gut, ich bin ja Ossi, muss man dazu sagen. City Ost ist super. Aber wer mich kennt, ich fahre gern öffentlichen Nahverkehr und wenn ich mal so Ausflüge in die Stadt mache, probiere ich immer neue Strecken aus und da ist oftmals auch die City West mit bei, so Kudamm Zoo. Und ist immer ganz interessant, da zu gucken. Und jetzt sind ja auch wieder mehr Touristen da, deswegen ja, finde ich das immer ganz spannend. Und man entdeckt auch immer wieder neue Sachen, muss man dazu sagen. Muss man dazu sagen, was City Ost ist, ne? Weil City West hast du ja gerade genannt. Genau. City Ost ist. City der Ost Alex. Ist natürlich Alexanderplatz, ja. Alexanderplatz, Hackischer Markt, Friedrichstraße, da war ja die Grenze früher, deswegen City Ost und City West. Berlin hat halt nicht nur ein Zentrum, sagen wir es mal so. Und diese beiden Zentren, muss man auch dazu sagen, liegen sehr weit auseinander. Ich würde zum Beispiel die City Süd bevorzugen. Was ist das für dich? Ja, das ist die Schlossstraße in Steglitz. Das ist die Straße mit der höchsten, Kaufkraft in der ganzen Stadt. Mhm. Deswegen haben sie vor Jahren da irgendwie Karstadt-Wertheim irgendwie platt gemacht und da das Boulevard Berlin irgendwie hingestellt, das Schlossstraßenzentrum, das Forum Steglitz bauen sie nochmal um und dann haben sie das Schloss am Rathaus Steglitz dahin gebaut. Also es ist eine Mörder-Einkaufsmeile, was ich gern als die City Süd bezeichnen würde. Aber wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Ost und West, dann würde ich tatsächlich zur City West tendieren. Einerseits aus nostalgischen Gründen, weil ich eben der Wessi hier in der Runde bin, der Westberliner und zum anderen, weil die City Ost, ja, also ich weiß nicht, ich hab da einfach nicht so den Bezug zu. City West ist für mich so, dass es so zusammenhängt. Du fängst irgendwie am Wittenbergplatz an, gehst den Townsien runter, dann den Kudamm bis zum Hallensee und das ist für mich zusammenhängend irgendwie die City West. Wohingegen die City Ost, da müsste ich dann am Alex erstmal wie alles erkunden, dann den Weg zum Hackischen Markt rüberfinden, um dann irgendwann bei der Friedrichstraße zu landen. Das scheint mir nicht so attraktiv zu sein. Aber gut, es liegt eben im Auge des Betrachters. Vielen Dank. Frage Nummer 2. Ja, schöne Frage auf jeden Fall. Dann gebe ich kurz meinen Senf noch mit dazu. Ach ja, ja. Gerne. Du bist einmal auch noch zu da. City Süd, das Schloss. Kann ich sehr empfehlen, für die, die noch nicht da waren, da mal hinzugehen. Das hat nämlich zum einen eine sehr schöne Decke, die ist das ist wie eine riesen Kinoleinwand, auf der läuft irgendwie so Meeresthema oder Himmel, ne? Sonnenuntergang. Und zum zweiten hat es einen sehr schönen Food Court, der sich so, dass dieses Flair hat, so außerhalb zu sein. Also du hast so Hausfassaden, da ist ein Asiate zum Beispiel, ne? Der ist auch ein sehr schöner Brunnen. Also das Schloss ist eine sehr schöne Mall, möchte ich mal behaupten. Klein, aber fein. Die kann locker mithalten. Genau, die kann gut mithalten, zumindest visuell mit der LP12, ne? Das ist hier Potsdamer Platz. Mall of Berlin. Mall of Berlin. Genau. Und die City Ost hat gar keine wirkliche Mall. Ach doch, Alexa wäre eine Mall. Ja, stimmt. Und Alexa ist eigentlich die Platzmarkern, obwohl ja, das ist schon wieder außer. Ja, das ist ja auch, das ist, City. Ja, das ist schon schwierig. Also da merkt man schon, dass Berlin hat tatsächlich dieses Problem, möchte ich es nicht mal bezeichnen, aber diese unterschiedlichen Spots, ne, vielleicht ist es der Luxus, so vielseitige Spots zu haben. Und um jetzt kurz auf die Frage noch zurückzukommen, entweder oder, ich würde auch City Ost, weil das ist für mich Heimat, ne? Und das nach meinem Gefühl auch das meiste, was man so als Außenstehender von Berlin kennt. Fernsehturm, Brandenburger Tor, ne, Berliner Dom, und so weiter und so fort. Aber die anderen sind natürlich auch sehenswert. Also auch City West mit dem hohlen Zahn, wie der Berliner ihn ja gern nennt, die Gedächtniskirche, ist ja auch ein Highlight. Gut. Ja, und natürlich viel Geschichtliches, natürlich, klar. Wir bleiben mal bei Berlin mit der nächsten Frage und zwar entweder wohnen in der Innenstadt oder wohnen am Stadtrand. Es geht nicht darum, was ihr jetzt besser findet, sondern doch, es geht darum, was ihr besser findet, nicht wo ihr euch wirklich befindet. So, ja. Marc, darfst du mal anfangen diesmal? Sehr gerne. Also für mich steht es völlig außer Frage. Ich würde nie auf die Idee kommen, im Innenstadtbereich zu wohnen. Das geht gar nicht. Wenn ich nach Hause komme, dann will ich meine Ruhe haben. Ich muss nicht vor die Tür gehen und sofort, zack, das Leben tobt um mich herum. Da gehe ich gerne mal ein paar Schritte. Aber ich brauche, also mein Zuhause ist für mich ein Refugium, ist ein Rückzugsort. Und wenn der jetzt direkt mitten in der City irgendwo wäre oder im Innenstadtbereich, wo die ganze Zeit um 24 Stunden am Tag um mich herum das Leben tobt, da komme ich ja nicht zur Ruhe. Also für mich auf jeden Fall Stadtrand, Suburb, Mark. Tja, also ich bin ja auch am Stadtrand groß geworden. Und ja, ich weiß nicht, also auf der einen Seite, so wie Mark sagt, ne, man hat seinen Rückzugsort, man macht die Tür zu, hat seine Ruhe, hoffentlich. Aber man merkt auch, dass mittlerweile die Außenbezirke in den letzten Jahren sich extrem verändert haben. Es sind viel mehr Menschen zugezogen. Es gibt die üblichen Probleme, die es mittlerweile auch in der Innenstadt gibt, natürlich. Die ziehen sich immer weiter in die Außenbezirke. Und wenn ich so überlege, irgendwie umziehen, neue Wohnung. Klar ist eine neue Wohnung wahrscheinlich super schön, aber wahrscheinlich auch super teuer. Und ich glaube, wenn man in der Innenstadt wohnen würde, hätte man irgendwie ein ganz anderes Leben. Also in der Innenstadt bräuchte ich null Auto zum Beispiel, weil ich wahrscheinlich überall fußläufig oder mit kurzen Wegen mit den Öffentlichen fahren könnte. Aber irgendwie so richtig vorstellen kann ich es mir nicht. Weil die Frage ist ja dann, wo? Ich habe 20 Kinder, meine Frau ist schön, alle kommen vorbei, ich brauche nie rauszugehen. Ja, ich glaube, so ist es nicht. Man muss, also ja, man will auch irgendwann mal woanders hin. Ja, natürlich, klar. Ne? Aber ja, vielleicht am Ende verliert das dann auch an Sexiness, ne? Wenn man da die ganze Zeit ist. Naja, du musst genau. Ja gucken, was du hier hast. Also ich habe zum Beispiel, ein Beispiel, 3 Supermärkte direkt vor der Tür. So. Wow. Wenn ich jetzt umziehen würde. Hättest du in der Innenstadt auch. Dann hättest du vielleicht nur noch 2. Naja, gut. Also viele beneiden mich dafür. Und ich wohne weit oben. Ich habe einen super Blick. Ich meine. Kann man in der Innenstadt auch. Wenn du Potsdamer Platz wohnst, bist du auch ganz oben. Richtig, natürlich. Aber da zahle ich wahrscheinlich das 10-fache von der Miete. Du brauchst es nicht zu bezahlen. Nein, aber schon verstanden. Du machst diesen Podcast, du kannst es dir leisten. Richtig. Ja, stimmt. Danke, Marc, dass du mich in die Realität zurückgeholt hast. Also René. Ich bin auch der Außenstadtwohner. Ich könnte mir hingegen sehr gut vorstellen, in der Stadt zu wohnen. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich brauche das tatsächlich, diese Stadt zu sehen. Ne? Also für mich ist es, wenn ich mir vorstelle, ich werde morgens wach und sehe den Fernsehturm oder von mir ist auch die Hochhäuser am Potsdamer Platz oder irgendwas, was Berlin relevant ist, schon bevor die Touristen alle kommen, also quasi noch so halb schlafend, das ist ein sehr schönes Gefühl. Also wenn ich morgens zur Arbeit gehe, freue ich mich jedes Mal, wenn ich Berlin sehe, ne? Und zwar dieses halb schlafende Berlin noch, ne, ohne Trubel auf den Straßen. Das ist wie als wenn du durch einen Freizeitpark gehst und der hat noch nicht offen. Mhm. Und das könnte ich mir sehr gut auch vorstellen, dass da dann zu wohnen quasi in diesem geschlossenen Freizeitpark. Ja, aber auf dem RAW-Gelände. Im Spreepark später. Aber ich genieße natürlich total die Vorteile davon, am Stadtrand zu wohnen, was natürlich dann auch mal mit einem Weg zur Arbeit verbunden ist. Da kommen wir jetzt gleich nämlich mit der nächsten Frage auch zu, den ich zum Beispiel auch sehr brauche, um runterzukommen. Mhm. Deswegen gleich zur nächsten Frage. Arbeiten in der Innenstadt oder am Stadtrand? Ist mir eigentlich Wumpe. Wo mein Arbeitgeber sitzt, ist für mich nicht relevant. Ist dir egal? Für mich total relevant. Egal. Aber Stefan? Naja, also ich habe beide schon gehabt. Ich hatte meinen Arbeitgeber, wo ich 5 Minuten mit Fahrrad hingefahren bin, hier in meinem Bezirk. Und das ist natürlich schön, wenn man schnell zu Hause ist, aber ich finde, es ist auch wichtig, dass man nach Arbeit den Kopf so ein bisschen freikriegt. Und da ist so nach Hause fahren, sich irgendwie einfach die Gedanken streifen lassen, indem man zum Beispiel im Bus oder in der Bahn aus dem Fenster guckt. Das ist schon wichtig, dass man so ein bisschen den Übergang zwischen Arbeit und Freizeit dann hat, was natürlich jetzt im Homeoffice natürlich auch fehlt. Ne? Da ist man ja, du machst einen Rechner aus bis zu Hause, hast keinen Übergang so richtig. Also fand ich teilweise nicht schön, direkt hier vor der Tür zu arbeiten. Also ich finde so die Fahrtweg schon gut. Dann. Ja. Okay. Das heißt, es wäre dir auch egal, wenn du von zum Beispiel von Ost-Berlin hoch nach Nord-Berlin, also zum Beispiel Pankow fahren würdest und da arbeiten würdest. Haben wir ja schon mal gemacht, René. Weil die Entfernung ist ja dann da, ja. Genau. Okay. Ja, also ich sag mal, in Berlin ist eine gute Stunde natürlich hinnehmbar und auch vermutlich der Standard für viele bei der großen Stadt, aber ich glaube jetzt so mit Corona hat sich die Denkweise so ein bisschen verändert, weil man ja gemerkt hat, oh, man kann ja viel flexibler sein und wenn es eine Mischung ist, natürlich perfekt. Gut, also ich muss sagen, für mich ist Arbeiten in der Innenstadt definitiv 100%, einfach deswegen, weil ich ja nicht in der Innenstadt wohne. Das heißt, dieses Berlin in mich aufzusaugen einmal am Tag, geht dann nur über die Arbeit. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich ein Job angeboten bekommen würde in, weiß ich nicht, an der Landsberger Allee zum Beispiel, das ist so ziemlich, also ziemlich im Osten von Berlin und da sind auch so Ecken, die sehen auch nicht so schick aus, also das ist so moderner, hässlicher Bürobau, würde mich nicht glücklich machen. Also für mich ist es schon ausschlaggebend, der Arbeitsort. Also du gehst, wenn du dich bewirbst, dann guckst du erstmal, wie sieht das Firmengebäude aus, oder? Spielt für mich tatsächlich eine Rolle. Also okay. Wir haben ja gesehen, wo unsere Firma, in der wir mal gearbeitet haben, hingezogen ist. Und ich war da auch mal zu Besuch und tut mir leid. Also, nee. Du redest jetzt von, ist das schon länger her, oder? Ja, wir hatten beide aufgehört und dann sind die umgezogen und dieser neue Ort, ich glaube, die sind jetzt mittlerweile nochmal umgezogen, aber genau, das dieser neue Ort sagen. War genau in einer Ecke, wo da würde ich nicht arbeiten wollen. Also da gebe ich dir recht, ja. Wenn der Job jetzt mega, mega geil ist oder die Firma mega, mega geil, könnte ich es mir noch überlegen. Ne, aber ja. Ich habe mal gearbeitet im Vista, das Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort Berlin-Adlershof, unweit der Rodauer Chaussee da unten. Noch bevor die bevor die Tram davor, die haben sie erst, genau, Straßenbahn, die haben sie erst Jahre später dahin gemacht. Also, das war noch so ein bisschen zwischen Baum und Borke, also das Bürogebäude, in dem wir da gearbeitet haben, das wurde erst ein Jahr vorher irgendwie fertiggestellt und das war, also zu Fuß 5 Minuten zum Stadtrand. Ja. Also das habe ich auch mal. Ich da momentan arbeite ich irgendwie da neben der Charité in Mitte direkt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das macht ja, das ist beides irgendwie nette Ecken. Für mich ist, glaube ich, am relevantesten, dass ich da eine gute Versorgung habe. Also dass man gut hin und vor allen Dingen auch spät abends gegebenenfalls gut wieder wegkommt. Und dass man sich kulinarisch keine Sorgen machen muss. Sprich, dass man immer was zu futtern kriegt. Mittagspause, ja, ist auch wichtig, ne? Bei Adlershof muss ich dazu sagen, also tatsächlich auch so eine trostlose Ecke eigentlich, aber ist ja auch so ein bisschen das Silicon Valley mittlerweile geworden von Berlin, ne? Ein schöner Standort mit schönen historischen Dingen aus der Luftkraft und aus der Forschung. Johannisthal, genau. Ja. Achteckiger also, Flughafen. Ja. Also ich finde so ein Ort, ja, wenn der irgendeinen Flair versprüht, dann ist schon okay. Also ja. So in Marzahn im Hochbaugebiet würde ich jetzt auch nicht arbeiten wollen. Da, wo du schon mal gearbeitet hast, Stefan, da, das wäre jetzt auch nichts für mich. Ja, aber ich sag mal so, es entstehen ja immer wieder Gewerbegebiete, ne? Also weil Berlin ja lukrativ ist und Adlershof ist ein gutes Beispiel, aber da gibt es halt neben dem neuen Bereich auch ganz viele alte Gebäude. Also ich kenne da jemand, bei dem war ich auch schon mal in der Firma und das ist alles ostmäßig da noch. Das ist total krass, ne? Da kommt man sich vor wie da denkst du nicht, dass jetzt 30 Jahre die Wende her ist, ne? Aber so unterschiedlich ist es dann, ne? Also du hast immer alt und neu in vielen Gebieten. Und das ist halt, glaube ich, auch das Spannende. Hier im Süden von Berlin, ich glaube, Südkreuz der Ecke, das ist so die Papestraße, glaube ich, ne? Ja. Und da ist so ein alter Nazi-Baukomplex und der ist jetzt auch Industriegebiet, also hier so Bürogebäude schon seit Ewigkeiten. Also da würde ich auch nicht unbedingt arbeiten wollen. Mhm. Ne? Aber vielleicht bin ich dazu emotional. Gut, so. Wollen wir mal das Thema Arbeiten weglassen? Ja, ich muss mal kurz den Marc wieder reinholen. Aber das geht nicht. Der Marc ist weg und ich kann ihn nicht anrufen. Was ist hier los? Vielleicht ist dem Marc sein Handy alle. Nee, irgendwas stimmt hier nicht. Wir machen eine kleine gesetzliche Pause. Das hatten wir doch schon mal, oder? Da ist er wieder. Warum legt der Marc immer auf? Letztes Mal war ich da. Ja. Aber ihr wollt mich doch hier ärgern. Es gibt eine Gemeinsamkeit. Das mein Telefon. So, gut, dann wir verlassen jetzt die Arbeit, genau, und gehen mal ins Thema Erholung, Urlaub, Inland oder Ausland? Stefan. Urlaub ist ja genau mein Thema. Was ist das? Kann man im Urlaub auch ins Ausland fliegen? Wir spielen weder noch, los. Markus, ja, also ich bin jetzt nicht der reiselustige Mensch. Ich verbringe sehr gerne Urlaub bei meinen Verwandten und die wohnen meistens im Inland. Okay. Meistens ist auch schön. Die wohnen meistens im Inland, herrlich. Darf ich dich da zitieren? Wenn die Grenzen nicht verschoben werden. Nein, die wohnen im Inland natürlich. Und da verbringe ich sehr gerne Urlaub. Aber ich habe mir für dieses Jahr ein Ziel gesetzt und mal gucken, vielleicht dauert es gar nicht mehr lange und dann fliege ich da mal hin. Aber mehr darf ich noch nicht verraten. Mehr du darfst du noch nicht verraten, weil es eine Überraschung werden soll? Stefan will sich selber überraschen. Genau. Nein, also man merkt ja schon, also gewisse Urlaube verbringe ich hier und das ist auch alles okay, aber manchmal muss man dann auch unbedingt raus, also definitiv. Ja. Genau. Mann. Ecke. Tja, Deutschland ist schön. Seine Bauwerke weltberühmt. Keine Ahnung. Ich mag beides. Also ich mag andere Länder besuchen. so richtig super weit weggekommen bin ich noch nicht. Das weiteste war irgendwie einmal mit der Uni damals nach New York für 10 Tage rüber gejettet. Sehr weit bin ich noch nicht gekommen. New York, weiter geht's ja schon fast nicht. Naja, da gäbe es schon noch ein paar Ecken. Also ist auf jeden Fall nicht die spannendste Ecke für jemanden, der so urban aufgewachsen ist wie ein Westberliner. Hm. Also es ist auch bloß eine Stadt. Natürlich eine ganz andere Stadt und wesentlich beeindruckender und größer einfach. Aber es ist eben eine Stadt und was weiß ich mal so, die Pyramiden sehen, fände ich toll. Mhm. Ägypten. Vielleicht mal Ägypten, ein Tag Dubai vielleicht, das ist auch bloß, es ist schon ein Tag urban, nur? Aber da würde ich auch länger bleiben. Nee, also ich Dubai denke, ein Tag reicht. Ich mir auch mal gönnen. Da gibt's nicht kommst so viel zu sehen, also zumindest nicht in dieser langgezogenen Stadt. Auch mal China, Japan auch, Thailand, Australien. Also es gäbe schon noch ein paar Ecken, die ich interessant fände. Allerdings bin ich rotzefaul, wenn es darum geht, mir vorzustellen, dass ich erstmal da hinkommen muss. Mein Gott, was Australien, ich soll da mit. Wie lange ist man da unterwegs? Knapp 48 Stunden? Habe ich schon keinen Bock mehr. Also du brauchst keinen Flugschein machen, Marc. So viel kann ich dir schon mal versprechen. Ja, und selbst wenn sie mich rüberschmeißen würden, das würde einfach eine Weile dauern, bis man da ist. Ja, nee, also ich hab da keine Präferenzen. Ich finde beides toll. Ja. Und René, unser Altersspiele? Also bei mir, genau. Also bei mir ist so, ich hatte das Glück, dass nach dem Fall der Mauer meine Mutter ihre unterdrückte Reiselust voll ausleben konnte und dadurch habe ich einiges gesehen vom Ausland und war an Orten, wo ich jetzt wahrscheinlich nicht glaube, dass ich da nochmal hinfliegen werde. Mhm. Ich selber finde eigentlich, dass Deutschland sehr, sehr schöne Ecken hat, vor allen Dingen viele Ecken und auch sehenswerte Ecken und im Moment treibt mich das Fernweh nicht so, sondern tatsächlich mehr so deutsche Bereiche. Absolut, hab ich bei dir. Zu erkunden. Also allein, dass ich in meinem Alter jetzt das erste Mal an der Nordsee war, ja, in Ostfriesland, fand ich eigentlich super erschreckend, weil das ist ein wunderschöner Landstrich hier in Deutschland und der ist ja quasi um die Ecke im Vergleich zu anderen Orten. Aber natürlich, was du sagtest, Marc, so Japan, China, das sind einfach mal Ecken, die sind so anders. Ja. Würde ich mir natürlich auch gerne angucken. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt sage, ich würde in jedem Urlaub ins Ausland reisen wollen. Nee, mir genügt da tatsächlich Deutschland im Moment. Ja. Ja. So Sachen wie Japan zum Beispiel, da ist die Kultur so völlig anders. Das ist kein anderes Land, das ist schon fast ein anderer Planet. Ja, richtig. Oh ja. Ist schon interessant, ne? Ja. Gut, dann Tagesschau oder Abendschau. Die Frage, die sich dahinter verbirgt, ist lokale Nationalen oder Internet oder nationale Nachrichten so. Also lieber. Das ist leicht zu beantworten. Sowohl als auch. Punkt. Okay. Ja, entweder oder, wie es so schon heißt. Ne? Ja, ich muss ehrlich sagen, ich gucke ab und zu mal die Tagesschau, aber nicht die 20-Uhr-Tagesschau. Gibt ja verschiedene Ausgaben, aber Abendschau natürlich regional muss sein. Wird jeden Abend aufgenommen und dann, selbst wenn es nur der Schnelldurchlauf ist, geguckt. Ja, also ich muss sagen, ich mag Nachrichten eigentlich gar nicht gucken. Und durch unseren Podcast bin ich auf die Abendschau aufmerksam geworden. Danke, Stefan, dafür. Echt jetzt? Und gucke tatsächlich die Tagesschau, die Abendschau, gucke die Abendschau. Ich bin auf die Abendschau aufmerksam geworden und gucke jetzt regelmäßig die Tagesschau. Ganz toll. Genau. Wie war Ihr Praktikum beim ZDF? Naja, fürs Erste reicht's. Genau. Da haben wir schon den Gag wieder. Nein, aber ich finde, als Berliner muss man doch lokale Nachrichten gucken, oder? Ja, ich habe ja bei dem Lokalfernseh-Experiment 1A Fernseh, Puls TV oder wie auch immer sich es dann noch nannte, mitgemacht. Das ist ja die Idee gewesen wie in Amerika, wo halt Fernsehsender nur bis um die Ecke funken können. Und deswegen ist da das tatsächlich sehr etabliert, so lokale Fernsehsender. Und das hat man versucht in Deutschland oder vielmehr in Berlin auch zu etablieren. TV Berlin ist, glaube ich, der letzte Name. TV Hamburg gab es auch. Und es ist grandios gescheitert. Aber es gibt noch TV Berlin. Ja, aber ganz ehrlich, ey, wer guckt denn das, außer die Leute, die in der Sendeabwicklung sitzen und das Fernsehprogramm beobachten? Vorsicht, ich glaube, die haben eine höhere Reichweite als wir und das will schon was heißen. Ach. Ja, du kannst ja die Äpfel und Birnen vergleichen, Marc. Das sind die 5 Leute, die vom Fernseher eingeschlafen sind. Ja. Seit 20 Jahren vom Fernseher schlafen. Also offener Kanal, also ich guck Berlin, den nicht. TV Berlin, dann Alexa TV oder wie das heißt. Früher gab es noch Fernsehen aus Berlin. Kennt es noch einer? FAP? Ja. Ja, sicher. Da frage ich mich sowieso, warum wir da nie gelandet sind, Stefan. Ja, das wäre unsere Chance. Das hat nicht lang genug gehalten, ne? Also noch ein paar Jahre länger, dann wären wir dort definitiv gestrandet. Ja, definitiv, definitiv. Ich habe noch einen Beitrag aus dem offenen Kanal Berlin, wo ich einen Auftritt hatte. Genau, da hatte ich einen kleinen Auftritt im Rahmen mit der Uni und ich habe mir da quasi eine Kopie auf VHS ziehen lassen. Habe seit 15 Jahren kein Abspielgerät mehr. Egal. Das können wir ändern. Soll ich es dir digitalisieren, Marc? Selbstverständlich. Verstehe die Frage nicht. Mir ich habe doch bald dir Geburtstag. Und Weihnachten ist auch gerade vorbei. Stefan, beschenk mich doch mal. Achtung, Hörer. Ich brauche die Kassette. Ja, genau. Das noch. Und Stefan, sag mal bitte die Pixelauflösung von einem VHS-Band. Na, war denn nicht 720 mal 500 nochmal? Nee, 768 mal 576. Ja, irgendwie so, ne? Noch eine Stufe kleiner. Ja, das ist PAL. Mit 768 mal 576 Pixel, das müsst ihr euch mal vorstellen. Das wäre das auf eurem Rechner so eine kleine Ecke irgendwie. Das kriegen wir nach 4K konvertiert, ist kein Problem. Wow. Gut, reicht es euch noch für eine weitere Frage? Ja, selbstverständlich. Stellen wir noch eine Frage, dann sind wir durch, glaube ich. Okay, dann machen wir noch eine Berlin-Frage, und zwar Bulette oder Currywurst? Das kann man doch nicht voneinander trennen. Na, absolut. Bulette ist ja die Berliner. Stulle. Eine mit Currywurst gefüllte Bulette ist doch eine Berliner Spezialität, oder nicht? Ja, eben. Das ist eine gute Idee eigentlich. Ja. Nein, ganz klar beides. Ganz klar beides. Nee, entweder oder, Stefan, komm. Entweder oder. Da es die Bulette nicht mit Darm gibt, muss es dann doch die Currywurst sein. Und dann mit Ketchup oder mit Mayo? Oder mit Senf? Was, eine Currywurst mit Ketchup, mit Mayo? Es gibt keine Currywurst ohne Ketchup. Punkt. Ja, genau. Gut, sage ich noch schnell, ich bin natürlich hier der gegen den Strom schwimmt. Bei Bulette. Mir ist echt die Bulette. Ich habe das Gefühl, von der Bulette hat man mehr als von der Currywurst. Aha. Ist jetzt die Frage, wann? Beim Essen oder hinterher? Die schmeckt zweimal. Naja, gut. Gut. Geile Runde. Also super, super Fragen. Marc wollte ich schon sagen. René natürlich. Nächste Mal ist nämlich der Marc dran. Und ich habe beim Feedback von Gordon etwas unterschlagen. Er hat nämlich geschrieben, end oder weder, das Spiel finde ich gut. Das bringt euch noch näher. Nur gut? Was ist denn da los? Genau. Na, vielleicht nach der Runde jetzt sehr gut. Ja, Gordon, stoppen wir dir nicht. Müssen wir uns einen neuen suchen oder was? Bisschen mehr Begeisterung, bitte. Dann finden wir noch einen anderen Gordon. Na klar. So Not taufen wir Sven um. Ich freue mich auf die, genau. So, ich kann gerne spoilern. Und zwar, wenn wir das nächste Mal End oder Weder spielen, dann werde ich die Fragen vorbereiten. Und das Thema dreht sich dann um eure Schulzeit. Ach du Scheiße. Oh oh. Ach, genau, das sind genau die Sachen, die ich hören wollte. Das spornt mich nur noch mehr an. Und damit werde ich meine Nachricht nochmal lesen im Höhepunkt. Genau, ihr könnt schon mal jetzt wirklich Stifte mal und Hefte wirken. Raus und dann werden nochmal die letzten Zeugnisse überprüft. Mein Test, ja. Muss ich mein Abi-Buch rausholen? Nee, wurde ein richtiger Test. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, lasst uns das Thema wechseln. Ja. Ja. Ich glaube, Marc hat es ja im Moment auch nicht so schwer als Hertha-Fan. Wir wissen es ja. Deswegen lasst uns nicht über die, über die Situation bei Hertha reden, sondern lasst uns lieber witzig werden. Stefan, suchst du Streit? Nein. Na also. Ich wollte nur noch einen Punkt hier abhaken. Nein, wir kommen jetzt zum Witzbattle in Folge 81, wo ja alles friedlich ist. So heißt nämlich die heutige Sendung. Und hatten wir eigentlich schon gesagt, wann diese Folge erscheint? Das haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt, ne? haben wir noch nicht gesagt. Und zwar am 14. März. Heute ist der 9. März, nur für euch zur Info. Und ja, wir kommen jetzt zum Witzbattle in dieser Folge. Witzbattle. Und wie immer fängt der Lustigste an. Oder lass mal Marc zuerst, bitte. Lass mal Marc zuerst. Ich bin hier der Lustigste. Nach meiner Teilen. Ich habe hier schon schlimmere Titel von euch bekommen. Und hier kommt mein erster Witz. Runde 1. Hab meinen Kumpel in seiner neuen Wohnung besucht. Er meinte, ich solle mich wie zu Hause fühlen. Also habe ich ihn rausgeschmissen, denn ich hasse Besuch. Sehr gut. So, mein erster Witz. Klingelt's Telefon Montagmorgen im Büro. Der Chef geht ran. Ja? Ja, hier Meier, ich komme heute ein bisschen später. Wann? Mittwoch. Dachte schon, ist schon wieder der leitende Mitarbeiter hier. Pass auf, ein Kinderwitz ist ja auch wichtig, uns hören ja auch Kinder. Der besorgte Schneckenvater zu seinen Kindern, dass ihr mir ja nicht über die Straße rennt, in 3 Stunden kommt der Bus. Oh. Kennt man auch von früher, ne? Nee. Mann. Runde 2. Okay, da hier auch Kinder zu hören, kommt jetzt mein Kinderwitz. Liebling, wieso guckst du dir eigentlich immer diese Kochsendung im Fernsehen an? Du kannst doch gar nicht kochen. Ja, wieso schaust du dann immer Pornos? Die Pointe war klar. Ich habe auch noch einen Kinderwitz. Und zwar habe ich neulich einen Kumpel getroffen. Er sah völlig fertig aus, total verkatert. Und dann sage ich so, ey, sag mal, was ist mit dir los? Wie viel hast du gestern getrunken? Und er so, Brille. Und ich so, was? Viel, Mann. Jetzt haben wir verstanden. Ja. Nicht schlecht. Sehr gut. Nicht schlecht. Jetzt kommt hier der Wissenschaftlerwitz. Ein mit 10 Leuten besetzter Bus hält an einer Haltestelle und 11 Leute steigen aus. 3 Wissenschaftler kommentieren dieses Geschehen. Der Biologe: Die müssen sich unterwegs vermehrt haben. Der Physiker: Was soll's? 10% Messtoleranz müssen drin sein. Und der Mathematiker: Wenn jetzt einer einsteigt, dann ist der Bus leer. Alles korrekt. Die Akademiker unter uns. Ja, genau. Irgendeiner klopft sich gerade tierisch auf die Schenkel da draußen. Stefan, dessen bin ich mir sicher. Du bist es nicht. Ja. Nee, heute mal nicht. Ich sagte doch, mir geht's noch nicht so gut. Runde 3. Dann schießt der nächste raus, ja. Genau. Ich war doch gestern gar nicht so betrunken. Was? Alter, du hast der Dusche gesagt, sie soll aufhören zu weinen. Ich dachte so schon, den kennen wir schon, aber der war gut. Ich wollte auch gerade sagen. So ein, ne? Aber Schnuff anders. Kurz vorher die Kurve genommen. Ja. Sehr gut. Das ist einer, den kann man sich merken. Der ist kurz, knapp und lustig. So, jetzt kurz und knapp und lustig. Wisst ihr, warum beim Ikea diese Pfeile auf dem Boden sind? Ist ein Einrichtungshaus. Richtig. Hey, Sie da. Ist der flach. Wo fahren Sie denn? Das ist an der Einbahnstraße. Was wollen Sie denn? Ich fahre doch bloß in eine Richtung. Ja. Super. Mann. Das war jetzt ein gemischtes Doppel. Dann ist jetzt Stefan dran. Richtig. Gehen eine 90-Jährige und eine 100-Jährige auf dem Friedhof gießen. Meint die 90-Jährige: Schau mal, ich habe mir ein neues Gießkännchen gekauft. Darauf die 100-Jährige: Lohnt sich das denn überhaupt noch? Ein wenig später, nach dem Gießen, sagt die 100-Jährige: Oh, mir tun die Füße so weh. Ich fahre jetzt lieber mit dem Bus nach Haus. Da erwidert die 90-Jährige: Lohnt sich das denn überhaupt noch? Den fand Marc gut. Ja, für die Mathematiker unter uns, das war deine Nummer 3. Das heißt, wir kommen jetzt in die Bonusrunde. Bonusrunde. Und jetzt festhalten wir, jetzt kommen die richtigen Knaller. So, Marc, wenn die Latte zu hoch ist, dann kannst du auch gerne. Nee, hau ich noch raus hier. pass auf hier, vor der Himmelstür steht ein Handwerker und fragt Petrus, warum musste ich so früh sterben? Ich bin doch erst 37. Petrus schaut in seinem Buch nach und sagt, nach den Stunden, die du den Kunden berechnet hast, bist du schon 93, Punkt. Ah. Aus dem Leben. Sehr gut. Und hier, auch einer aus dem Leben. Bei mir herrscht gerade Smog-Alarm im Schlafzimmer. Dicke Luft und kein Verkehr. Oha. Ich finde es schön, dass ihr uns immer an eurem Leben teilhaben lässt. Ich nicht. Ja? Ich finde das nicht gut. Ich will das nicht wissen. Okay, pass auf. Was ist der Unterschied zwischen einem BH und einem Pulli? Gibt es einen? Der eine hält, was der andere verspricht. Oh, sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Hey, Stefan. Wow, nicht schlecht. Das macht, nimm den Schwung mit. Okay, okay. Wie wär's damit? Nee, der ist doof. Wer ist mit dem? Tja, was soll ich sagen? Der ist auch kacke. Aber was mit dem da? Oh. Na gut, also. Trau nicht. Mein Psychiater hat mir empfohlen, etwas zu tun, das mich beruhigt und mir Spaß macht. Das habe ich natürlich befolgt. Jetzt ist nur noch die Frage, wie ich das verdammte Blut aus den Klamotten rauskriege. Da wird wohl Zeit für einen Psychologen. Allerdings. Ich hab mich gerade an einem Pfannkuchen verschluckt. Ich wäre fast krepiert. Krepiert. Krepiert nicht? Krepiert. Krepp. Krepp? Was hat ein Krepp mit Pfannkuchen dazu? Dünner französischer Pfannkuchen? Ah, du meinst Eierpfannkuchen? Ein Pfannkuchen ist doch für einen Berliner was anderes. Sind doch diese runden. Ja. Dinger da. Ja, ja. Ich ziehe jetzt mach es doch nicht kaputt. Zurück. Jetzt muss ich das alles rausschneiden. Ich ziehe den mit zurück. Ich mache einen anderen. Und zwar. Sehr gut. Das kleiner Tipp: Das beste Weihnachtsgeschenk ist eine kaputte Trommel. Unschlagbar. Flacher Gießen. Da hat jeder was von. Ich habe auch noch mal einen flachen Kellner. Eine kaputte Trommel. Pass auf, flacher Kellnerwitz. Der Kellner zum Gast. Hatten Sie Barsch bestellt? Nee, höflich. Das ist aber super. Der ist cool. Hurra. Ja, da gibt es ja noch viel mehr. Ein Rentner. Wie nennt man eine Person? Rentner schlendert so durch seinen Kiez, biegt noch mal rechts ab, mal links ab, kommt auf einmal an so einer großen, wirklich richtig großen Baustelle vorbei. Ach, denkt er sich, verschränkt die Arme auf dem Rücken und wartet, bis einer der Arbeiter vorbeikommt und stellt ihm folgende Frage. Sagen Sie mal, wie viele Mann arbeiten denn hier so? Och, sagt er, knapp ein Drittel. Ja, sehr gut. Wie nennt man eine Person mit sozialen, ohne soziale Bindung natürlich? Ohne soziale Bindung, wie nennt man eine Person? Single? Beziehungsweise. Also, aua. Ich glaube, René hat sich von meinen Witzen aus der letzten Sendung inspirieren lassen und wollte noch einen draufsetzen. Ich hab dich durchschaut, René. Jungs, apropos durchschaut. Ja. Wie wär's, wenn wir jetzt Schluss machen? Na gut, ja. Schaut mal auf die Uhr, ja. Aber guck mal, der Marc stellt schon den Wecker. Ja. Kennt ihr das? So, sich in den Raum stellen, den Wecker stellen, während die Gäste noch alle da sind und sagen, oh, wohl morgen schon raus. Hab ich so noch so nie gemacht. So beendet man die beste Party, ja. Genau. Ja, war sehr schön. Wieder tolle Witze und was soll ich sagen? Wir haben wieder so viele Sachen nicht geschafft, die wir später mal machen. Aber es macht nichts. War eine tolle Sendung, fand ich. Das war Folge 81 vom Berlin-Podcast. Irgendwas genau. Ist doch immer. Mach's kurz. Schön, wir dass ihr dabei wart, Tagen. Auf jeden Fall. Bis genau. Die Tage. Bleibt gesund und lenkt euch ab und macht euch positive Gedanken. Das ist ganz wichtig in dieser Zeit. Bla, bla, bla. Das war Marc sein Schlusswort. Tschüss. Und René darf jetzt auch noch was. Ich würde den Spruch des Tages. Wollte ich doch sagen, da fehlt dann noch was. Ihr solltet öfter mal das Korsett der Gedanken durchbrechen. Viel Spaß mit diesem Denkspruch. 2 Wochen auf der Zeit, darüber nachzudenken. Wir hören uns. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Übrigens, hören kannst du uns bei den meisten Podcast-Plattformen. Abonniere uns bei Spotify oder Apple Podcast. Und hier sind die Outtakes. Rekord, Rekord. Ich wollte nur sagen, ich höre mich wieder doppelt. Ja, wir hören, also ich höre mich auch doppelt über irgendjemand von euch. Ich glaube, ich muss gleich wieder pinkeln. Dann machen Sie mal vorher. Naja, wir haben schon wieder eine Viertelstunde überzogen hier. Kannst du dir nicht einen Becher unter den Tisch stellen? So eine Ente. Wir legen mal für dich zusammen, Marc. Du, wenn du auf dem Festival bist, Marc, dann suchst du auch nicht die Toilette. Selbstverständlich. Nee, ich habe neulich einen Podcast gehört hier mit Nina und Lotta. Ja, bin ich Lotta, pupt der Bär im Wald, hat ein Frosch ein wasserdichtes Arschloch. Auf einem Festival, wenn ein Mädchen oder eine Frau aufs Dixi-Klo will und da kommt ein Junge raus, dann weißt du, er hat geschissen. Weil kein Junge geht zum Pissen ins Dixi-Klo. Auf dem Festival. Ja, was für ein Quatsch. Das ist eine sehr kühne Feststellung. Ich habe mal ein Video gesehen, da war auf dem Festival, da gibt's ja diese Pissrinne, ne? Und da ist irgendjemand draußen an diese metallene Pissrinne gegangen, weil er nicht wusste, dass das eine Pissrinne ist, und hat sich die Hände da drin gewaschen. Kann man nicht. Gut, und wann ist dir das passiert, René? Da waren wir doch zusammen und da lachte ich mich doch tot, als du dann wieder zurückkamst von dieser Metallrinne. Ja. Mhm. Wir quatschen hier viel zu viel, das gehört alles mit in die Folge. Zum Glück zeichnen wir ja auf. So, wollen wir uns über Dixi-Klos unterhalten in der Folge? Folge 81, ihr Lieben. Ja, hi Stefan. Das war ja meine unspektakuläre Begrüßung. Nein. Was ist denn jetzt passiert? Oh. Ach, Stefan präsentiert. Das ist gut. Ah, das ist sehr gut. Dann geht gleich denkt. Los, ne? Der Stefan präsentiert eine Uhr. Ist wie, als wenn der Flieger zur Startbahn rollt. Dann weißt du, jetzt starten wir gleich. We are ready. Ready to rumble. Auf geht's, Boom. Die Musik kommt. So, jetzt Intro aufzeichnen, aber flott hier. Ach stimmt, ja. Siehst du, gut, dass du das immer sagst, René, weil ich vergesse das immer. Witzig ist, wichtig ist, jeder sagt einfach einen blöden Satz und fertig. So, Folge 81 nochmal von vorne. Fertig, perfekt, im Kasten. Bis gleich. Ich zeige. So, du kannst nicht zeigen. Auf zu lachen. Nur mit Profis hat man es hier zu tun. Das ist jedes Mal, was mich wirklich glücklich macht, wenn ich mich hier abends noch vor den Rechner quäle. Dass ich weiß, dass ich der Profis einzige Profi dabei. Ich wollte noch nennen hier, wo man sich hinwenden kann, wenn man helfen möchte in Berlin. Da gibt es nämlich verschiedene, also die Tageszeitung haben da also ein paar verschiedene Artikel zum Thema. Die hätte ich dann einfach genannt. Dann sag doch kurz, dann hängen wir es hinten ran. Marc, ich habe eine Frage. Hm? Wenn man sich jetzt irgendwo hin melden möchte, wegen dem Ukraine-Thema, hast du da irgendeinen heißen Tipp? Netter Versuch. Marc, ich habe eine ganz ernste Frage an dich. Das ist kaum zu glauben, René. Dass du eine ernste Frage hast, ja. Nee, Marc, wenn man sich irgendwie am Thema Ukraine beteiligen möchte. Oh ja, du musst gar nichts weiter sagen, René. Es gibt wahnsinnig viele Anlaufstellen in Berlin für Leute, die helfen möchten, was das ganze Ukraine-Thema und natürlich die vielen Flüchtlinge angeht. In den Tageszeitungen gibt es verschiedene Artikel dazu. Das heißt, ich will euch jetzt gar nicht konkret in die eine oder andere Richtung irgendwie losschicken, sondern guckt einfach bei der Berliner Morgenpost zum Thema Ärzte behandeln kostenlos. Oder in der BZ steht neues Ankunftszentrum im Flughafen Tegel. Oder Berliner Verein Ukraine-Hilfe heißt der. Zusammenschluss von Ukrainern, die schon lange hier leben. Artikel in der BZ dazu. Dann haben wir noch im Tagesspiegel, was man bei der Aufnahme Geflüchteter beachten muss. Und dann kommt nochmal die Morgenpost. Spenden und Hilfe für Flüchtlinge in Berlin. So können sie helfen. Und finalmente, sprich der letzte Beitrag, kommt nochmal vom Tagesspiegel. Wie Berliner den Ukrainern helfen können und was jetzt sinnvoll ist. Danke, Marc. Gern. Hast du gerade wirklich gesagt, man soll in die Zeitung gucken? Ja. Muss man doch in die Zeitung gucken? Kann man nämlich auch online. Ach so. Das stimmt. Das wusste ich noch gar nicht. Das heißt, so weltfremd bist nicht mal du. Ja. Wenn du sagst, man soll in die Morgenpost gucken, meinst du eigentlich, mach mal www.morgenpost.de auf. Ganz genau. Ja. Du, das funktioniert sogar mit hier so Sachen wie TV14. Das ist so eine 14-tägige Programmzeitschrift. Kannst du auch online angucken. Ja, macht ja Sinn, sonst würde sie ja TV7 heißen, wenn sie nicht für 14 Tage wäre. Stefan, wenn man nichts zu sagen hat, dann einfach mal beiseite treten. Wenn der Bus fährt, nicht mit dem Fahrer sprechen. Okay, jetzt macht ihr euren langweiligen Gag hier mit Alexa. Hä? Ach so, ja. Alexa, mach mir eine Stulle. Taxi. Mach mir ein Honigbrot. Ich würde sagen, wir zählen mal runter und dann beenden wir die Aufnahme. Yes, ja, please. Und René muss wieder seinen Satz sagen. Ich verstehe gar nicht, warum wir jedes Mal runterziehen. Das genau. Problem ist ja, dass an unseren Aufnahmegeräten kann man erst Stopp drücken, wenn man runtergezählt hat. Ja. Also? Nee. Das ist also das Problem. Das Problem ist, dass Stefan von hinten im Podcast zusammenhängt. Er nimmt gar nicht den Anfang, wenn wir zählen, sondern der fängt hinten. Er sucht jetzt der Spur. Jetzt hat René das System erkannt. Scheiße. Jetzt hat er uns durchschaut, ja. Jeder zählt von sich so weit rück, dass wir erkennen und dann ist gut. 1999. 988. Ich bin dabei. Mach weiter. 5, komm, zieh's durch. 4, 3, Wurzel 42. 2, 1. 1. Und 0,5. Yeah. Prost, Neuer. Stopp.